Auch Amalia Iwanowna Lippewechsel, die Vermieterin, war trotz aller vorgefallenen Unannehmlichkeiten mit großer Ehrerbietung eingeladen worden und mühte sich jetzt ab, alle häuslichen Anordnungen zu treffen. Sie fühlte sich sehr wichtig dabei, war festlich herausgeputzt, obwohl in Schwarz hatte sie ein ganz neues, seidenes Kleid an und war sehr stolz darauf. Alle diese Tatsachen und Mitteilungen brachten Pjotr Petrowitsch auf einen Gedanken. Etwas nachdenklich ging er in sein oder vielmehr in Andrei Semjonowitsch Lebesjetnikows Zimmer. Er hatte erfahren, dass zu den Eingeladenen auch Raskolnikow gehöre. Andrei Semjonowitsch Lebesjetnikow blieb diesen ganzen Vormittag, Gott weiß weshalb, zu Hause. Zwischen diesem Herrn und Pjotr Petrowitsch herrschten sehr eigentümliche Beziehungen. Pjotr Petrowitsch verachtete und hasste ihn sogar von dem Tage an, da er sich bei ihm einquartiert hatte, und gleichzeitig fürchtete er ihn auch ein wenig. Er war nach seiner Ankunft in Petersburg nicht bloß aus übertriebener Sparsamkeit bei ihm abgestiegen. Obgleich dies wohl der Hauptgrund war, gab es doch noch einen anderen Grund hierfür. Schon in der Provinz hatte er von Andrei Semjonowitsch, seinem ehemaligen Mündel, als von einem der ersten jungen progressiven Köpfe reden hören, der sogar eine bedeutende Rolle in gewissen interessanten und oft genannten Kreisen spiele. Das überraschte Pjotr Petrowitsch. Diese mächtigen, alleswissenden, allesverachtenden und alle entlarvenden Kreise jagten ihm schon lange einen besonderen, wenn auch ganz unbestimmten Schrecken ein. Er selbst konnte sich, zumal er in der Provinz lebte, in keiner Weise einen annähernd genauen Begriff von ihnen machen. Er hatte, wie viele andere, gehört, dass es besonders in Petersburg Progressisten, Nihilisten, Enthüller und dergleichen mehr gebe, aber gleich vielen anderen überschätzte und verdrehte er den Sinn und die Bedeutung dieser Benennungen bis ins Absurde. Am meisten fürchtete er, schon seit einigen Jahren, Enthüllungen. Und dies war die hauptsächliche Ursache seiner beständigen, übertriebenen Unruhe, besonders seit er daran dachte, seine Tätigkeit nach Petersburg zu verlegen. In dieser Hinsicht war er, wie man zu sagen pflegt, verschreckt, wie es kleine Kinder manchmal sind. Vor einigen Jahren hatte er in der Provinz, noch zu Beginn seiner Laufbahn, zwei Fälle dieser Art erlebt. Schlimme Enthüllungen über zwei ziemlich bedeutende Persönlichkeiten der Gouvernementsbehörde, die er bis dahin hofiert und die ihn protegiert hatten. Der eine Fall endete für den Kompromittierten mit besonderem Eklat. Der zweite wäre fast noch schlimmer abgelaufen.